Genau, die Pflicht deines Revolutionärs ist, ja, Revolution zu machen, ist dein Leben. Muss ich übrigens der Wolfgang Tutschke auch gegen diesen Spruch, will ich mal sagen, sehr schön kritisch geäußert, das wird ja auch dokumentiert, das kann ich noch gar nicht. Aber es geht um diesen Verschiebungsvorgang und da hatte ich noch im Auge, wenn der Neromanz zum Beispiel da sagt, sehen wir nur genau zu, der Westmoreland, das war der Befehlshaber der in Vietnam eingesetzten US-Streitkräfte, General Westmoreland, der Westmoreland der Bundesrepublik ist der Bewusstseinsgeneralmajor Axel Springer. Was er demokratische Wahl nennt, die jeden Morgen am Zeitungskiosk stattfindet, das nennt Westmoreland mit mehr Ehrlichkeit Flächenbombardement. Denn das ist genau die Tätigkeit, die Springers Söldner jeden Morgen auf das Bewusstsein der Massen ausführen. Flächenbombardement. Westmoreland lässt die vietnamesischen Freiheitskämpfer in ihrem Verstecken durch Gas vergiften. Also das ist die typische Verschiebung auch, die da stattfinden kann, ja. Gas vergiften, der Gasgenozid, Völkergas, das sind die Amis, das ist der Westmoreland. Mit anderen Worten, wir haben jetzt den eigentlichen Nazis hier vor uns in den USA, in Vietnam. Ne? Deswegen muss es auch sozusagen Genozidcharakter tragen, der überhaupt nicht nachgewiesen wird, ein ganz normaler imperialistischer Krieg. Und wo immer in der Bundesrepublik Freiheit und Demokratie Unterschlupf finden mochten, Springer räuchert sie aus mit dem giftigen Schleim, den er stündlich aus Millionen Düsen verspritzt. Also du hast alle antisemitischen Phantasmagas und Klischees und die giftige Spinne und das Gas und das Zyklon B, hast du alles hier in diese Bildlichkeiten versammelt. Und das meine ich mit Verschiebung. Das ist, wir wissen da heute mehr, wir sind da einfach sensibler und geschärfter. Und das ist auch ein historischer Fortschritt, das zu sein, während wir es damals einfach nicht waren, sondern diese Fallereien gingen, was sie nicht von Schuld freispricht bei diesen Vorgängen wie Verschiebung, Verdrängung, wie Papo, was aber nichts löst, wenn man sich heute hinsetzt und sagt, seht euch diese Antisemiten an. Es sind Verschiebungen und zwar deswegen auch nicht einfach strukturell oder was schon die fertigen Antisemiten, sondern es sind einfach Vorgänge, wo die Feindbilder und die Macht, die Gegenkonzentration der Macht und sowas, einfach sich solche Bilder fest fixiert und festsetzt. Und dann wird es gemeingefährlich, wenn es dann darum geht, dass man sich mit dem den palästinensischen faschistischen Heimatvertriebenen Verbänden und mit Synagogenanzündungen und so weiter solidarisiert, weil man ja gegen den Faschismus in Gestalt der USA und Israels kämpfen muss. Das wäre dann das Resultat dieser Verschiebung, wo dann auch Schuld wieder in Kraft tritt sozusagen. Das meine ich damit. Aber solche sowas hast du ja überhaupt nicht geschrieben. Ich bin jetzt zu Ende, also ich will noch kurz zurückkommen auf das Genossinnen und Genossen im Knast. Da hast du auch das Verschiebungstheorem in Anschlag gebracht, dass ich auch durchaus insgesamt, kann ich sagen, ja, das ist schon was dran, das kann man da ruhig anwenden. Aber man muss mal gucken, was die Genossinnen darüber geäußert haben. Aber ich denke, du darfst auch nicht weglassen, dass in einer bestimmten historischen Situation es unheimlich wichtig war, auch deutlich zu machen, wenn man im Knast selber sitzt, Erfahrungen zu machen, die anderswo auch gemacht werden. Also das ist ein internationalistischer, praktischer Aspekt. Ja, es ist auch sehr wichtig gewesen, für Leute, die selber versuchen, was zu machen, dass ihnen deutlich gemacht wird, mit Sicherheit auch vergröbert an bestimmten Punkten, das kann man dann im Einzelnen kritisieren, aber doch auch deutlich gemacht wird, ihr steht hier nicht ganz allein in der Welt, das ist hier nicht was ganz Besonderes, was ihr hier habt. Es gibt andere Imperialisten, andere Arten von Ausbeutungsformationen, in denen Leute auch im Gegensatz stehen zu dem, was da ist, und die haben auch bestimmte Schwierigkeiten. Also diesen Aspekt finde ich, der ist ganz wichtig dabei zu sehen, wenn die Leute aus dem Knast Parallelen ziehen bzw. Ähnlichkeiten aufdecken. Richtig finde ich, und ich würde das auch so unterstützen, wie du sagst, wenn eine Parallelisierung einfach kommt zwischen einem Folterknast und zwischen einem durchschnittlichen Knast, meinetwegen in Berlin. Das ist natürlich vor allem die Heroisierung, eine Selbstkritisierung. Die Wörter sind zusammenhängend, aber sie sind zunächst mal tödlich. Strukturell gibt es ohne weiteres eigentlich gleich zwischen Gefängnis und einer Kaserne und einer Schule. Das Gefährliche ist nur, wenn man das strukturell Ähnliche sofort zum Positionsgleichen macht. Zum Beispiel erinnere ich mich, Platz hat mal so einen Dokumentarroman geschrieben, vom Waisenhaus zum Zuchthaus, wo jemand schreibt, wie er halt als proletarische Verhältnis im Zuchthaus landet. Sofort alle Schüler haben sich eisern, sofort eingefühlt und ja, wir sind im Zuchthaus. Und das ist zwar jetzt gut gewesen, dass sie die Erkenntnis zunächst haben, muss dann sofort der zweite Schritt sein. Das war nämlich da die große Gefahr. Da hat man gesagt, der Eheknast, Betriebsknast. Wenn das so wäre, dann wäre es ja nichts mehr Schlimmes, im Gefängnis zu kommen. Das wäre halt einfach Variante C von Knastung. Also da steckt eine gewisse Gefahr, einfach in diesem Strukturdenken, was dann plötzlich zum identifikatorischen Positionsdenken wird. Und deshalb hat dann ihr Roman das Blöde, dass er die Wörter, die eintreffen, behandelt, wie wenn es Napalm wäre. Weil gegen Wörter kann man draußen sagen, Nachbarn ist einfach nur gewesen, während bei allen hilft er vielleicht kurzfristig in welche Klemmer dann auf der Nase, aber längerfristig nichts.